Abschnitt 15 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel, Teil 2. Das einzige bemerkenswerte Ereignis des folgenden Tags war eine abermalige Offenbarung von Mrs. Milroys krankhafter, böser Laune. Eine halbe Stunde später, nachdem Alans Korb mit Erdbeeren im Parkhäuschen abgegeben worden, ward ihm dieselbe mit einer kurzen und bissigen Bestellung, die von der Krankenwärterin der Mrs. Milroy in kurzer und bissiger Manier ausgerichtet wurde, unangerührt wieder zurückgebracht. Mrs. Milroys Empfehlung, und sie lasse sich bedanken, Erdbeeren bekämen ihr nie. Falls diese merkwürdig gereizte Anerkennung einer Höflichkeit Ellen hatte ärgern sollen, so erreichte dieselbe durchaus nicht ihren Zweck. Anstatt sich durch die Mutter beleidigt zu fühlen, drückte er seine Teilnahme für die Tochter aus. Das arme, kleine Wesen war alles, was er sagte, dachte aber dabei, sie muss mit einer solchen Mutter ein hartes Leben führen. Später am Tage machte er selbst einen Besuch im Häuschen, doch konnte er Miss Milroy nicht sehen. Sie war oben beschäftigt. Der Major empfing seinen Besuch in seiner Arbeitsschürze, weit tiefer in seine wunderbare Uhr versunken und allen äußeren Eindrücken weit unzugänglicher, als Ellen ihn bei der ersten Zusammenkunft gefunden hatte. Sein Benehmen war ebenso herzlich wie zuvor, doch war kein Wort weiter über seine Gemahlin aus ihm herauszubringen, als dass, wie er sich ausdrückte, Mrs. Milroys Befinden sich seit gestern nicht gebessert habe. Die beiden nächsten Tage vergingen ruhig und ohne alle Ereignisse. Ellen beharrte dabei, seine Nachfragen im Parkhäuschen fortzusetzen, doch alles, was er von der Tochter des Majors sah, beschränkte sich darauf, dass sie für einen einzigen kurzen Augenblick am Fenster der oberen Etage sichtbar ward. Man hörte nichts weiter von Mr. Pedgift und Mr. Bashwoods Ankunft verzögerte sich noch. Midwinter weigerte sich, irgendetwas in der Sache zu unternehmen, bis hinlängliche Zeit verstrichen sei, dass er eine Antwort auf den Brief haben konnte, den er am Abend seiner Ankunft in Thorpe Ambrose an Mr. Brock geschrieben. Er war ungewöhnlich still und schweigsam und brachte den größeren Teil der Zeit in der Bibliothek unter den Büchern zu. Die Zeit verging langsam. Die ansässigen Gutsherrschaften erwiderten Ellens Besuche, indem sie aufs förmlichste ihre Karten abgaben. Darauf kam niemand mehr dem Hause nahe. Das Wetter war einen Tag so schön wie den anderen. Ellen wurde ein wenig unruhig und unzufrieden. Er fing an, Mrs. Milroys Krankheit übel zu nehmen und mit Bedauern an seine verlassene Yacht zu denken. Der nächste Tag, der 20. des Monats, brachte einiges Neue aus der Außenwelt. Mr. Pedgift ließ sagen, dass sein Schreiber, Mr. Bashwood, sich am folgenden Tage in Thorpe Ambrose einstellen werde und Midwinter erhielt eine Antwort auf seinen Brief an Mr. Brock. Der Brief war vom 18. datiert und der Inhalt desselben heiterte nicht nur Ellen, sondern auch Midwinter auf. Mr. Brock kündigte ihnen an, dass er an dem Tage, an dem er schreibe, nach London zu reisen, im Begriff sei, wohin er im Interesse eines kranken Anverwandten beschieden worden, dessen Kurator er war. Nachdem er diese Geschäfte abgetan, habe er gute Hoffnung, irgendeinen seiner Freunde unter den Geistlichen in London bereit zu finden, sein Amt für ihn zu verrichten, und in diesem Falle hoffe er, innerhalb einer Woche oder schon früher von London nach Thorpe Ambrose reisen zu können. Unter diesen Umständen wolle er den größeren Teil der von Midwinter beregten Gegenstände aufsparen, bis sie einander sähen. Da jedoch in Bezug auf die Verwalterstelle in Thorpe Ambrose die Zeit von Wichtigkeit sein dürfe, wolle er hiermit sogleich sagen, dass er keinen Grund sehe, weshalb Midwinter nicht versuchen sollte, sich mit den Verwalterpflichten vertraut zu machen und warum es ihm nicht gelingen sollte, seinem Freunde in dieser Stellung unschätzbare Dienste zu leisten. Während Midwinter zu Hause blieb, um den ermutigenden Brief des Pfarrers immer und immer wieder mit einer Aufmerksamkeit durchzulesen, als sei ihm daran gelegen, jedes Wort desselben auswendig zu lernen, ging Alan etwas früher als gewöhnlich aus, um seine tägliche Nachfrage im Häuschen zu machen oder mit anderen Worten, um einen vierten Versuch zu machen, seine Bekanntschaft mit Miss Milroy fortzusetzen. Der Tag hatte in ermutigender Weise begonnen und schien bestimmt auch in dieser Weise fortzufahren. Als Alan um die Ecke des zweiten Gebüsches bog und in das kleine Gehege eintrat, in dem er Miss Milroy zum ersten Male begegnet war, fand er dort Miss Milroy vor, welche langsam auf dem Rasenplatze auf und ab ging, dem Anscheine nach jemanden erwartend. Sie erschrak ein wenig, als sie Alan erblickte, kam ihm jedoch ohne Zögern entgegen. Sie erschien einigermaßen verändert, aber nicht zu ihrem Vorteil. Ihre rosige Farbe hatte durch die Einsperrung im Hause gelitten und ein markierter Ausdruck der Verlegenheit umwölkte ihr hübsches Gesicht. »Ich weiß kaum, wie ich es bekennen soll, Mr. Armadale«, sagte sie hastig, ehe Alan noch ein Wort herauszubringen imstande war. »Aber ich kam allerdings heute Morgen in der Hoffnung, hierher Sie zu treffen. Ich bin sehr bekümmert gewesen. Ich habe nur soeben erst und zwar durch Zufall etwas von der Art und Weise erfahren, in der die Mama das Geschenk von Obst aufgenommen hat, das sie ihr zu senden die Güte hatten. Wollen Sie versuchen, sie zu entschuldigen? Sie ist seit Jahren außerordentlich leidend gewesen und kennt sich nicht immer. Nachdem sie so sehr freundlich gegen mich und den Papa gewesen, konnte ich wirklich nicht umhin, dem Hause zu entschlüpfen, um Ihnen mein Bedauern auszudrücken. Bitte vergeben und vergessen Sie, Mr. Armadale, ich bitte Sie.« Ihre Stimme bebte bei diesen letzten Worten und in ihrem Eifer, seine Verzeihung für ihre Mutter zu erlangen, legte sie ihre Hand auf seinen Arm. Alan war selbst ein wenig verlegen. Ihr Ernst überraschte ihn und ihre sichtliche Überzeugung, dass er sich beleidigt gefühlt, verursachte ihm aufrichtiges Bedauern. Da er nicht wusste, was er tun solle, folgte er seinem Instinkte und nahm ihre Hand. »Meine liebe Miss Milroy, wenn Sie noch ein Wort darüber sagen, werden Sie mich betrüben«, erwiderte er, indem er in der Verwirrung des Augenblicks unbewusst ihre Hand immer fester und fester in der seinigen drückte. »Ich fühlte mich keinen Augenblick im Mindesten beleidigt. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich es auf Mrs. Milroys Krankheit schob.« »Beleidigt«, rief Alan mit Energie zu seiner alten Manier zurückkehrend, »ich ließe mir gern tagtäglich meinen Obstkorb zurücksenden, wenn ich nur die Gewissheit hätte, dass sie dies stets am nächsten Morgen ins Gehege hinausbringen würde.« Ein Teil der entflohenen Farbe kehrte wieder in Miss Milroys Wangen zurück. »Oh, Mr. Armadale, Ihre Güte ist in der Tat unbegrenzt«, sagte sie. »Sie können sich keine Vorstellung machen, wie sehr Sie mir das Herz erleichtert haben.« Sie schwieg. Ihre frohe Stimmung hatte sich mit einer Schnelligkeit wiedergefunden, als wäre sie ein Kind, und ihre angeborene Heiterkeit funkelte wieder in ihren Augen, wie sie schüchtern lächelnd zu Alans Gesicht aufschaute. »Sind Sie nicht der Ansicht«, fragte sie sittsam, »dass es fast Zeit ist, meine Hand loszulassen?« Ihre Blicke begegneten sich. Alan folgte zum zweiten Male seinem Instinkte. Anstatt ihre Hand loszulassen, erhob er dieselbe zu seinen Lippen und küsste sie. In einem Augenblick blühte wieder die ganze entschwundene Rosenfarbe in Miss Milroys Gesicht. Sie entriss Alan ihre Hand, wie wenn er sie verbrannt hätte. »Ich bin überzeugt, dass das Unrecht ist, Mr. Armadale«, sagte sie und wandte schnell den Kopf ab, denn sie lächelte wider Willen. »Ich beabsichtigte, mich dadurch dafür zu entschuldigen, dass ich Ihre Hand zu lange festgehalten«, stammelte Alan. »Eine Entschuldigung kann doch nicht Unrecht sein, wie?« »Es gibt Gelegenheiten, obwohl nicht viele, wo der weibliche Geist genau die Macht der reinen Vernunft zu schätzen imstande ist.« Die gegenwärtige Gelegenheit war eine solche. Es war Miss Milroy eine abstrakte Proposition vorgelegt worden und sie war überzeugt. Wenn es als eine Entschuldigung habe gelten sollen, so sei dies etwas anders, gab sie zu. »Ich hoffe nur«, sagte die kleine Kokette, ihn schlau anblickend, »dass Sie mich nicht hintergehen. Nicht, dass dies jetzt viel zu bedeuten hätte«, fügte sie mit einem ernsten Kopfschütteln hinzu. »Haben wir wirklich etwas Unpassendes getan, Mr. Armadale, so werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach keine fernere Gelegenheit haben, dasselbe zu wiederholen.« »Sie gehen doch nicht fort«, rief Alan in großer Bestürzung. »Schlimmer als das, Mr. Armadale, meine neue Gouvernante kommt.« Kommt, wiederholte Ellen, kommt bereits? Es ist so gut wie gewiss. Wir erhielten heute Morgen die Antwort auf unsere Annonce. Der Papa und ich öffneten dieselben und lasen sie zusammen und wir wählten beide denselben Brief unter allen übrigen heraus. Ich wählte denselben, weil er so hübsch geschrieben war und der Papa wählte ihn, weil die Forderungen so mäßig waren. Er wird den Brief heute an die Großmama in London senden und falls sie auf Erkundigung alles befriedigend findet, soll die Gouvernante genommen werden. Sie können sich nicht denken, wie ängstlich mir bereits zumute ist. Eine fremde Gouvernante ist eine so schreckliche Aussicht. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie eine Pension und ich setze große Hoffnung in diese neue Dame, da sie einen so hübschen Brief schreibt. Derselbe söhnt mich fast, wie ich schon zum Papa sagte, mit ihrem abscheulichen, unromantischen Namen aus. »Was ist ihr Name?« fragte Ellen. »Brown? Scrub? Scrat? Irgendetwas derart?« »Oh, still, still, nicht ganz so entsetzlich. Ihr Name ist Gwilt.« »Fürchterlich unpoetisch, nicht wahr? Die Dame, die sie empfiehlt, muss indessen eine achtbare Person sein, denn sie wohnt in demselben Teile von London, in dem die Großmama wohnt. Halt, Mr. Armadale, wir gehen den verkehrten Weg. Nein, ich kann heute Morgen nicht bleiben, um ihre reizenden Blumen anzuschauen und, danke sehr, ich kann ihren Arm nicht annehmen. Ich habe mich hier bereits zu lange aufgehalten. Der Papa wartet auf sein Frühstück und ich muss den ganzen Weg zurücklaufen.« »Ich danke Ihnen, dass Sie die Mama so gütig entschuldigt haben. Danke noch einmal und noch einmal und jetzt adieu.« »Wollen Sie mir nicht die Hand geben?« fragte Ellen. Sie reichte ihm die Hand. »Keine Entschuldigungen mehr, wenn ich bitten darf, Mr. Armadale«, sagte sie schelmisch. Ihre Blicke begegneten sich abermals und die kleine weiche Hand fand abermals den Weg zu Ellens Lippen. »Es ist diesmal keine Entschuldigung«, rief Ellen sich eiligst verteidigend. »Es ist ein Zeichen meiner Hochachtung.« Sie trat ein paar Schritte zurück und brach in ein helles Lachen aus. »Sie werden mich nicht wieder in Ihren Anlagen sehen, Mr. Armadale«, sagte sie fröhlich, »bis ich mich unter Miss Goulds Schutze befinde.« Mit diesem Lebewohl lief sie so schnell sie konnte durch das Gehege zurück. Ellen stand still und beobachtete sie mit stummer Bewunderung, bis sie nicht mehr zu sehen war. Seine zweite Zusammenkunft mit Miss Milroy hatte einen erstaunlichen Eindruck auf ihn gemacht. Zum ersten Male, seit er Besitzer von Thorpe Ambrose geworden, war er in ernstliche Betrachtungen über das, was er seiner neuen Stellung schuldig war, versunken. »Es fragt sich«, dachte Ellen, »ob ich nicht am besten mit meinen Nachbarn Frieden machen werde, indem ich mich verheirate. Ich will mir diesen ganzen Tag zum Überlegen nehmen und falls ich desselben Sinnes bleibe, will ich morgen früh mit Winter darüber zu Rate ziehen.« Als der Morgen kam und Ellen ins Frühstückszimmer hinunterging, entschlossen, seinen Freund über die Verpflichtungen zu Rate zu ziehen, die er gegen seine Nachbarn im Allgemeinen und gegen Miss Milroy im Besonderen habe, war kein Midwinter zu sehen. Als er sich nach ihm erkundigte, hieß es, dass man ihn in der Hausflur gesehen und dass er einen Brief vom Tische genommen habe, den die Morgenpost für ihn gebracht und mit welchem er augenblicklich nach seinem Zimmer zurückgekehrt sei. Ellen ging sofort wieder die Treppe hinauf und klopfte an die Tür seines Freundes. »Darf ich eintreten?« fragte er. »Nicht eben jetzt«, war die Antwort. »Du hast einen Brief erhalten, nicht wahr?« fuhr Ellen fort. »Doch keine schlimmen Nachrichten? Es ist doch nichts passiert?« »Nichts. Ich bin heute Morgen nicht ganz wohl. Warte nicht mit dem Frühstück auf mich. Ich will herunterkommen, sobald es mir möglich ist.« Es ward von beiden Seiten nichts weiter gesprochen. Ellen kehrte ein wenig enttäuscht nach dem Frühstückszimmer zurück. Er hatte sich darauf gefreut, sich über Hals und Kopf in eine Beratschlagung mit Midwinter zu stürzen, und jetzt war diese Beratschlagung auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben. »Welch ein seltsamer Bursch er ist«, dachte Ellen. »Was in aller Welt kann er dort allein in seinem Zimmer eingeschlossen vorhaben?« Er hatte nichts vor, sondern saß am Fenster und hielt den Brief, den er am Morgen erhalten, offen in der Hand. Derselbe war von Mr. Brocks Hand und lautete wie folgt. Mein lieber Midwinter, ich habe wörtlich nur 2 Minuten Zeit, um Ihnen vor Abgang der Post mitzuteilen, dass ich soeben in den Kensington Garden der Frau begegnet bin, die uns bis jetzt nur als die Frau in rotem gewirkten Schal bekannt ist. Ich bin ihr und ihrer Gefährtin, einer respektablen ältlichen Dame, bis nach ihrer Wohnung gefolgt, nachdem ich sie 2-mal deutlich Ellens Namen hatte aussprechen hören. Verlassen Sie sich darauf, dass ich die Frau nicht aus den Augen verlieren werde, bis ich mich überzeugt habe, dass sie kein Unheil in Thorpe Ambrose anzustiften im Sinne hat, und erwarten Sie, wieder von mir zu hören, sobald ich weiß, wie diese seltsame Entdeckung enden soll. Aufrichtig der Ihre, Decimus Brock. Nachdem Midwinter den Brief zum 2. Male durchgelesen, faltete er denselben nachdenklich zusammen und legte ihn zu dem Berichte von Ellens Traume in sein Taschenbuch. »Ihre Entdeckung wird nicht dort bei Ihnen enden, Mr. Brock«, sagte er. »Sie mögen mit der Frau tun, was Sie wollen. Wenn der Augenblick kommt, wird die Frau hier sein.« Ein Blick in den Spiegel überzeugte ihn, dass er sich hinlänglich wieder gefasst habe, um Ellens Blicken zu begegnen, und so ging er hinunter, um seinen Platz am Frühstückstische einzunehmen. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 14. Oktober 2023. Ende von Armadales 2. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott.